Der Junge, der oft starb. Kapitel 7, das siebte Schuljahr. Den Rest des Sommers verbrachte er auf Malfoy Manor. Natürlich war Spinners End nicht mehr sicher. Der erste Ort, an dem ihn der Orden suchen würde. Aber noch entscheidender war, dass es als ungeeignet für jemand seines Status eingestuft worden war. »Diejenigen von uns, die Großes erreicht haben«, hatte der dunkle Lord ihm bei einem sehr feinen Portwein anvertraut, »sollten auch in entsprechenden Hallen wohnen.« Severus hatte nie Heimweh gehabt, nicht ein einziges Mal in seinem Leben hatte er sich nach der Enge seiner Kindheit in der Heimat gesehnt. Bis jetzt. Lucius spukte an den Wänden der Korridore und in den Ecken der prunkvollen Räume wie ein blasser, wandelnder Schatten seines früheren Ichs. Die hohen Decken ließen ihn zwergenhaft erscheinen. Er glich einer nervösen Tapetenverzierung, die sich nicht ganz einfügen wollte. Draco suchte Severus' Himmelbett wie Treibholz in einem Meer von Decken heim, und welche Dankbarkeit Narzissa auch immer für ihn empfunden hatte, sie starb und verfaulte mit jeder Nacht, die Draco dort verbrachte. Hinter diesen makellosen Mauern geisterte Potter in jedem seiner Gedanken, in jedem nächtlichen Traum umher. Sein 17. Geburtstag rückte rasch näher, und voller Vertrauen in Severus' Fähigkeiten bedachte ihn der dunkle Lord mit der Aufgabe, zu bestimmen, wie und wann er vom Ligusterweg abgeholt werden sollte. Mandanges Fletcher war immer das schwächste Mitglied des Ordens gewesen. Severus brauchte niemanden, der ihm das bestätigen konnte. Auch brauchte er niemanden, der ihn daran erinnerte, dass er ein feines Gleichgewicht zu finden hatte, um sicherzustellen, dass der dunkle Lord weiterhin auf die von ihm gelieferten Informationen vertraute, während er gleichzeitig seine Pläne, Potter zu fangen, vereiteln musste bei dessen Abholung. Dumbledore war nicht der Einzige gewesen, der Talent im Schach gehabt hatte, obwohl er, um ehrlich zu sein, Severus während ihrer Partien immer wieder geschlagen hatte. Aber Dumbledore war jetzt nicht mehr da, und so entwirrte Severus alles, was wichtig war, auf eigene Faust, und entwarf den besten Plan, um Potter für den Moment, in dem er das warme Netz von Lillys Schutz für immer verlassen würde, in Sicherheit zu bringen. »Du wirst dem Orden des Phönix vorschlagen, dass sie Lockvögel verwenden. Vielsafttrank. Identische Potters. Das ist das Einzige, was funktionieren könnte. Du wirst vergessen, dass ich dir das vorgeschlagen habe. Du wirst es als deine eigene Idee ausgeben. Hast du verstanden?« »Ich hab verstanden«, murmelte Mandanges mit verschwommenem Blick. Es war Juli. Es war August und Potter hatte überlebt. Das Ministerium war gefallen. Severus stürmte in einem Wirbel aus Roben durch die Hauptportale des Schlosses, seine Schritte hallten in der Höhle der Eingangshalle wieder. Und dort standen sie in einer ordentlichen, sauberen Reihe, flankiert von den Carus. Severus ging langsam an ihnen vorbei und studierte sie, einen nach dem anderen. Trelawney, flatternde Blicke über den Boden werfend. Filch, gehetzt, unsicher. Pince, sauertöpfig wie immer. Pomfrey, zusammengepresste Lippen, Hände zu Fäusten geballt. Firenze, der zu viel wusste, der ihm zum Verhängnis werden konnte, der sich bisher noch nicht eingemischt hatte. Die geschwätzigen Vector und Sinistra. Nur Septima blickte ihn an. Burbage, abwesend, obwohl ihr verzerrtes Gesicht noch immer wie ein Geist durch seine Gedanken huschte. Binz, verwirrt, überhaupt hier zu sein. Hagrid, Augen auf die ferne Wand gerichtet, starr wie ein Fels. Hooch, die glühend gelben Augen zusammengekniffen. Sprout, am Rande wütender Tränen. Slughorn, schwitzend und sich windend. Flitwick, Rücken kerzengerade, zur Abwechslung mal ohne Lächeln. Minerva, den Mund vor Ekel verzerrt, jeder Faser ihres Körpers eine Herausforderung. Severus drehte sich auf dem Absatz um und machte mehrere Schritte. Dann drehte er sich wieder zurück, um sich ihnen zu stellen. »Ihr wisst alle, warum ich hier bin«, sagte er ganz leise. Ich werde also keine Zeit darauf verwenden, das Offensichtliche mitzuteilen. Lediglich ein paar dringende Angelegenheiten. Sie alle haben sich daran gewöhnt, dass die Belange dieser Schule mit einer gewissen Schlamperei gehandhabt wurden. Aber von nun an wird sich das ändern. Ich bin nicht, er ließ seinen Blick über jeden einzelnen von ihnen gleiten, Albus Dumbledore. Einiges Keuchen, das schnell erstickt wurde. Mit mir als Schulleiter wird es in Hogwarts wieder Disziplin geben. Das dürfte keine allzu große Herausforderung sein, da wir in diesem Jahr eine erlesenere Schülerschaft betreuen werden. Eine Schülerschaft, die, seine Lippen bogen sich zu einem leichten Lächeln, unbefleckt ist von dem giftigen Gesindel, das in den vergangenen Jahren in diese heiligen Hallen eindringen durfte. Ihre neuen Kollegen, er breitete seine Arme weit aus und deutete auf die grinsenden Carrows, werden Ihnen bei diesem Übergang eine große Hilfe sein. Ich schlage vor, dass Sie eng mit Ihnen zusammenarbeiten. Sollten Sie jedoch jemals Zweifel haben, wie Sie einen Studenten disziplinieren sollen und die Carrows nicht zu Rate ziehen können, werden Sie sie direkt zu mir bringen. Meine Autorität in diesem Schloss ist uneingeschränkt und mein Wort ist endgültig. Haben Sie das verstanden? Sie nickten mit unterschiedlichem Tempo und Widerwillen. Nur ein Kopf blieb völlig unbewegt. Drei schnelle Schritte brachten Cyrus direkt zu Minerva, sein Gesicht nur Zentimeter von dem ihren entfernt. Sie wich nicht zurück. Dummes Weib. »Ich habe sie etwas gefragt.« »Oh, ich verstehe sehr gut«, sagte Minerva und sah dabei mörderig aus. »Severus!« »Von nun an sprechen Sie, Sie alle, mich als Schulleiter an und nur als Schulleiter. Ist das klar?« »Aber natürlich«, sagte Minerva. »Schulleiter!« Severus drehte sich von ihnen weg, schwang seine Hand in die Luft. »Sie sind entlassen!« »Das Schloss sollte Sie erkennen, so wie es mich erkennt«, erinnerte er sich eine bekannte Stimme sagen, als er die breite, leere Treppe hinaufstieg, als er durch verlassene Korridore ging. Er selbst war sich nicht sicher. Aber jetzt war es an der Zeit, es herauszufinden. Der steinerne Wasserspeier glitt durch seine Berührung zur Seite. Die vertrauten, gewundenen Stufen trugen ihn ohne Protest nach oben. Er atmete einmal tief durch und ging durch die Tür. »Severus, mein Junge«, sagte Dumbledores Porträt und erhob sich von seinem Stuhl. »Was für ein erfreulicher Anblick!« Es gab keinen scharfen Stich des Schmerzes, nur einen hohlen Schmerz in seinem Innersten, eine Enge in seiner Kehle, wie eine Sehnsucht, wie Ekel. »Schulleiter«, sagte Severus. In diesem Jahr sang der sprechende Hut kein Lied. Abgesehen von der Bekanntgabe der Häuser für die neuen Schüler, blieb er stumm. Er vermisste Potter. Die Dementoren schwebten über den Schloss und bedeckten alles wie ein Leichentuch. Sie ernährten sich aus der Ferne, und doch konnte er sie spüren, bis jeder seiner Schritte, jede seiner Bewegungen, jedes seiner Worte in Blei gehüllt schien. So konnte es eigentlich nicht sein. Es schien sich auch nicht zu zeigen, denn niemand sonst schien es zu bemerken. Aber er spürte es trotzdem. Sogar die Mauern sangen sein Bedauern. Er hätte Lily nie verraten dürfen. Er hätte nie begehren sollen, was er nie würde haben können. Er hätte nie seine schwachen Hoffnungen auf Dumbledore setzen und ihm alles versprechen dürfen. Er hätte den Jungen niemals hassen dürfen, ohne zu wissen, wie wenig er von ihm haben sollte. Er hätte ihn niemals retten dürfen, hätte den Kuss niemals zulassen sollen, hätte ihn niemals zurückküssen dürfen. Er hätte Potter niemals etwas, was ihm gehörte, aus dem Geist reißen dürfen. Er hätte ihn so leben lassen sollen, wie er war, solange er die Chance dazu hatte. Er hätte Dumbledore niemals töten, Potter nicht im Stich lassen dürfen. Er hätte ihn mitnehmen sollen. Nein, er hätte ihm die Wahrheit sagen, ihm die Wahl lassen und ihm zur Seite stehen sollen. Er hätte überhaupt nicht in Hogwarts sein dürfen. Er hätte nicht zusehen dürfen, wie Menschen sterben. Er vermisste Potter. Longbottom war ein armseliger Ersatz, obwohl seine inbrünstigen Bemühungen, in die hinterlassene Lücke zu treten, zu den wenigen Dingen gehörten, die Severus noch immer in Wallung brachten. Am Tag hielt er die Wange hin und in der Nacht versprühte er Graffiti. Und Severus hätte die Art und Weise, wie der Junge sich weigerte, unter seinen Blicken zusammenzuzucken, respektieren können, wenn Longbottom sich nicht mit jedem Tag tiefer ins Unglück geritten hätte. War ihm nicht klar, dass Severus die Leine an den Carrows nur so begrenzt halten konnte, dass er ihn nur bis zu einem gewissen Grad schützen konnte? War dies ein weiterer Tod, der in den Schatten wartete? Ein weiterer Tod, den er bei jedem Schritt schweigend mit sich herumtragen musste? Longbottom verkörperte all die schlimmen Eigenschaften von Potter, all dessen Fehler. Seine sture Rücksichtslosigkeit, seine Unfähigkeit zu planen, seine grenzenlose Dummheit, und Severus hasste ihn dafür. Denn er hatte nichts von Potters Vergangenheit, nichts von ihrer gemeinsamen Vergangenheit, die sich in Severus Haut eingewoben hatte. Severus hasste ihn, weil er ihn an Potter erinnerte. Denn ja, auch diese Aspekte fehlten ihm. Alles, was er so hart bekämpft hatte, um den Jungen zu verändern. Er vermisste Potter. Tagsüber war es im Schloss zu still. Das Gelächter war aus den Gängen verschwunden. Es herrschte gähnende Leere auf dem Quidditch-Feld. Jeden Tag beobachtete Severus, wie die Schüler zum Drill im Hof antraten. Links, rechts, links, rechts, in geordnete, quadratische Felder getrieben. Jeden Tag beobachtete er sie aus der Ferne, wie sie wie Marionetten im Gleichklang marschierten. Falsch, falsch, falsch, falsch. In der Stille der Nacht war das Schloss zu laut. Seine Grundmauern summten mit einem unheimlichen, traurigen Ton, der durch den Stein hallte. Manchmal, wenn Severus sich unbeobachtet, nie sicher, niemals sicher, wusste, drückte er seine Handfläche und seine Wange an den Stein und sog sein Klagelied auf, flüsterte die Worte, die er tagsüber verschluckt hatte, bis sie zu einem Klumpen in seinem Darm geronnen waren. Doch es war nie genug. Wie ein Krebsgeschwür wucherten sie. Er vermisste Potter. Er vermisste ihn wie ein wärmendes Feuer im Winter, das den Schnee von den durchnässten Gewändern und die Kälte aus seinen Knochen schmolz. Er vermisste ihn wie ein Gewitter im Sommer, wild und furchterregend und schön, das reinigenden Regen auf ausgedörrte Erde brachte. Er vermisste ihn wie den Hunger, wie den Geschmack von frischem Obst, den ersten Tropfen Wasser nach dem Verdursten. Er vermisste ihn wie das Leben. Er vermisste ihn wie den Tod. Er vermisste ihn wie das Herz, das er nicht besaß. Er vermisste Potter. Jeden Tag wachte er mit diesem Wissen auf, sein Gesicht feucht. Jeden Morgen schob er es ganz in den Hinterkopf und schloss es ein, schloss es sicher ab. Und trotzdem flüsterte es ihm den ganzen Tag über zu, in Rauchschwaden, im Wind. Jeden Abend lag er da und starrte an die Decke, und es brach aus ihm heraus und füllte ihn völlig aus. Er träumte in Schwarz und Rot und Grün. Er vermisste Potter. Schulleiter, Sie kampieren im Forest of Dean. Dieses Schlammblut, benutzen Sie dieses Wort nicht. Dieses Granger-Mädchen also. Sie hat den Ort erwähnt, als sie ihre Tasche öffnete, und ich habe sie gehört. »Gut, sehr gut«, rief Dumbledores Porträt, während Severus' Herz in seiner Brust hüpfte und zum ersten Mal seit Monaten zu schlagen schien. »Nun, Severus, das Schwert. Vergessen Sie nicht, dass es nur in Not und mit Heldenmut genommen werden darf. Und er darf nicht wissen, dass es von Ihnen kommt. Wenn Voldemort in Harrys Gedanken eintauchen sollte und sieht, dass Sie für ihn handeln...« »Ich weiß«, sagte Severus, und die Beschleunigung seines Pulses zeigte seine Gereiztheit. Für wie dumm hielt ihn der Schulleiter, ihn so zu behandeln, als ob er eine ausführliche Erklärung benötigte. Er öffnete das beleidigende Gemälde und zog das Schwert heraus. »Und Sie wollen mir immer noch nicht sagen, warum es so wichtig ist, Potter das Schwert zu geben?« fragte er und erwartete nicht wirklich eine Antwort. Er zog seinen Umhang an und verbarg das Schwert in dessen Falten. »Nein, ich denke nicht«, erwiderte Dumbledores Porträt. »Er wird wissen, was er damit tun soll.« »Und Severus, Seien Sie vorsichtig. Nach George Weasleys Unglück werden Sie sich womöglich nicht besonders über Ihr Erscheinen freuen.« Als ob sie sein Erscheinen nach Dumbledores Unglück wohlwollend aufgenommen hätten. Vielleicht lag es weniger daran, dass Dumbledore ihn für dumm hielt, sondern vielmehr daran, dass bei der Übertragung in ein Gemälde immer ein kleines Etwas verloren ging. Severus hatte schon eine ganze Weile darüber nachgedacht. »Machen Sie sich keine Sorgen, Dumbledore«, sagte er und gab nicht preis, wie sehr es ihn zur Türe zog. »Ich habe einen Plan.« Der Forest of Dean war kein besonders spezifischer Hinweis, aber für den Anfang reichte es aus. Schließlich hatte er es immer noch, dicht an sein Brustbein gepresst, direkt neben dem Zeitumkehrer. Das winzige Fläschchen mit Potters Blut. Nicht genug für einen umfassenden Aufspürungszauber, so dunkel dieser auch sein mochte. Er verlor mit zunehmender Entfernung an Kraft und Genauigkeit. Aber zusammen mit dem Splitter seiner eigenen Magie, den er in Potter zurückgelassen hatte, sollte er sich aus weniger großer Entfernung als ausreichend erweisen. Er apparierte von dem einen schneebedeckten Wald zu dem anderen, holte es hervor und schlitzte seine Handfläche auf, um dann den Inhalt des Fläschchens vorsichtig in die Wunde zu kippen, bis sich Plotters Blut mit seinem eigenen vermischte, dann verschloss er sie mit einer gemurmelten Beschwörungsformel. Er schloss seine Augen und lauschte, bis er den Sog spürte. Er folgte ihm, ließ sich von ihm durch das stille, dunkle Holz ziehen, achtete sorgfältig auf seine Schritte, steif gefrorene Blätter raschelten nur leise unter seinen Füßen. Er ließ sich von ihm durch den Schatten der Bäume ziehen, bis er schließlich zum Stehen kam. Er konnte das Zelt nicht sehen, aber er wusste, dass es da war. Er fühlte Potters Anwesenheit in seinem Blut pulsieren und im Einklang mit seinem Herzen gegen sein Brustbein pochen. Er zog sich schweigend zurück und kehrte zu dem See zurück, an dem er auf seinem Weg vorbeigekommen war. Er lag zum Glück sehr nahe. Das Eis brach fast lautlos auf, und er sah zu, wie das Schwert im eiskalten Wasser versank. Dann verschloss er die Oberfläche wieder, wie zuvor seine Hand, und beschwor die Hirschkuh. An diesem Punkt hätte er gehen sollen. Er hatte getan, was er geplant hatte. Es gab kaum Zweifel daran, dass Potters Neugierde ihn dazu verleiten würde, dem Patronus zu folgen. Ob das nun weise war oder nicht. Er blieb nur, um sicherzustellen, dass Potter das Schwert erfolgreich in Besitz nehmen würde, redete er sich ein, als er sich hinter einem Baum versteckte und wartete, während sein Atem in der Nachtluft nebelte. Aber er konnte diese Lüge nicht länger aufrechterhalten, als Potter die Lichtung betrat. Wie hätte er auch, als das Pochen zu einem Donner und der Puls zu einem Tosen wurde, als sein Mund plötzlich trocken war und seine Augen von diesem Anblick tranken, als wäre Potter Wasser und Severus durstig. Potter sah müde und ausgemergelt aus, als wäre er um Jahre statt nur um Monate gealtert. Er sah schmutzig und ungepflegt aus, ungekämmt und ungewaschen, mit Stoppeln, die bereits seit mehreren Tagen sein Kinn bedeckten. Severus hatte ihn nie für schöner gehalten. Er beobachtete Potter, wie er umherblickte, sein Gesicht vom Zauberstab in blaues Licht getaucht. Er sah, wie er am Teich auf die Knie sank, zog sich noch tiefer in den Schatten zurück, als Potters Augen erneut über die Ränder der Lichtung glitten. Er sah ihm zu, wie er sich langsam und in Etappen dem Schwert näherte. Und während der ganzen Zeit waren seine Muskeln zum Zerreißen gespannt. Jede Faser schrie ihm zu: »Geh zu ihm! Geh zu ihm! Geh zu ihm!« Dann begann Potter, sich zu entkleiden, und Severus' Herz blieb stehen. Er sollte wegschauen. Er wusste, dass er... Irgendwo schrie eine Eule, was ihn aufschrecken ließ, und er grub seine Finger in den Baum, klammerte sich an das Holz, unfähig, seine Augen loszureißen, unfähig, etwas anderes zu tun, als zu starren. Potter fuhr fort, sich zu entkleiden, und enthüllte weiße, nackte Haut, die im Mondlicht hell glühte. Aber sie war nicht mehr makellos. Ihre Ebenmäßigkeit wurde durch Schatten von Blutergüssen und schwache Spuren von Narben unterbrochen, die durch den Fleck von Haaren auf seiner Brust und die dunkle Spur unter seinem Nabel ausgeglichen wurden. Seine Muskeln, die durch das Laufen geformt und trainiert waren, veränderten sich, während er sich bewegte, und es war Ketzerei, weiter zuzusehen. Es war Folter, Perfektion, das grausamste Geschenk, das je einem Mann gemacht wurde. Cerys sah zu, wie Potter das Eis aufbrach, und als er in den Pool sprang, prickelte Cerys Haut überall. Er wartete und sah zu, wie Potter nicht wieder auftauchte. Einfach nicht wieder auftauchte. Er hätte inzwischen keuchend an der Oberfläche ankommen müssen. Er dachte nicht nach. Er verlor alle Vernunft. Er fühlte nur noch den Impuls, der ihm durch jahrelanges Üben und Handeln eingebrannt war. Er musste Potter retten. Er stürzte sich auf die Lichtung und warf sich kopfüber ins Wasser. Die Kälte stach auf ihn ein wie 1000 Messer, aber das machte nichts. Nichts zählte außer Potter. Seine Finger glitten über Fleisch, einen Arm oder ein Bein oder eine Taille, er wusste es nicht. Und er packte es und zog es nach oben. Aber irgendetwas schien sie nach unten zu ziehen. Seine Füße fanden den Boden des Beckens und er schob und zerrte Potter mit aller Kraft in seinen Armen nach oben, riss ihn aus dem Wasser und zog ihn auf festen Boden. Potter atmete nicht mehr. Um seinen Hals trug er eine Goldkette, die sich verheddert zu haben schien. Sie fühlte sich falsch an, als Cerys sie berührte, aber er hatte keine Zeit, ihr viel Aufmerksamkeit zu schenken. Er riss sie ab und presste seine Lippen an die des Jungen, atmete Luft in seine Lungen und Potter zuckte, hustete und spuckte. »Snape?« Cerys erstarrte und wandte sich dem Geräusch zu, denn es war nicht Potter, der gesprochen hatte, sondern jemand am Rand der Lichtung. Er hatte nur einen Augenblick Zeit, Weasley zu erkennen, dessen Zauberstab direkt auf ihn zeigte, bevor er sich ducken und wegrollen musste, um dem Rotlichtstrahl auszuweichen. Sein wassergetränktes Gewand bremste ihn aus. Sein Körper war wie ein einziger gefrorener Schmerz, als er stolpernd auf die Füße kam, aber er zwang sich, sich erneut wegzuducken, als er zu den Bäumen rannte und dachte nur »Fuck, fuck, fuck, fuck«, lange nachdem sie ihn verschluckt hatten. Und er dachte es immer noch, als er mit zitternden Fingern nach der Kette um seinen Hals griff. Er packte Snape am Arm, kurz bevor er auf die Lichtung stürmen konnte, und flüsterte »Nein«. Snape erschrak darüber, wie leicht es gewesen war, sich an ihn heranzuschleichen. Er sah sein eigenes Gesicht und wollte sich losreißen. Einen Moment lang kämpften sie miteinander. Cerys hielt ihm mit der steif gefrorenen Hand den Mund zu. »Nein«, sagte er, »schau hin.« Und gemeinsam sahen sie zu, wie Weasley auf die Lichtung rannte und ins Wasser sprang. Sahen zu, wie er Potter schneller herauszog, als Cerys es geschafft hatte, als ob er wüsste, gegen was er kämpfte. Sahen zu, wie er einen runden, schimmernden Gegenstand über Potters Kopf zog, fluchte und schimpfte, dass Potter ihn getragen hatte. »Komm«, murmelte Cerys und bemühte sich, das Klappern seiner Zähne zu unterdrücken. »Schnell, wir dürfen nicht gesehen werden. Lass uns unsere Fußspuren verwischen.« Snape willigte ein, obwohl er hin und her gerissen schien, Cerys zu folgen, bis er sie in sichere Entfernung geführt hatte. »Was war das für ein Ding?«, sagte Snape, sobald sie anhielten. »Ich weiß es nicht«, sagte Cerys und schauderte. Jetzt, da die Gefahr vorüber war, holte die Kälte ihn schließlich ein. Er hatte sich zu hastig in der Zeit zurückgedreht, um sich selbst trocken zu zaubern. »Dunkel«, sagte er. Seine Finger tasteten unbeholfen und taub nach seinem Zauberstab. »Würde ich mir gerne...« »Um Himmels Willen«, schnappte Snape und schwang seinen Zauberstab. Die Welle der Wärme, die durch Severus Körper rauschte, fühlte sich so wohlig an, dass er erneut schauderte, als er gegen einen Baum sank und die Augen schloss. Als er sie wieder öffnete, konnte er Snapes Gesichtsausdruck nicht wirklich lesen. »Was auch immer es ist«, sagt er schwerfällig, »Dumbledore wird es uns nicht sagen.« Snape blickte an ihm vorbei in die Richtung, wo sie hergekommen waren. »Zumindest«, sagte Cerys und griff damit nach irgendetwas, um die Welle in Schach zu halten, die er in seinem Inneren aufsteigen spürte, »zumindest ist Potter jetzt in Sicherheit.« »Sicherheit«, sagte Snape, und seine Stimme brach bei diesem Wort genauso wie seine Fassade. Und er sah Cerys an, und Cerys wusste in diesem Augenblick genau, was er dachte, was er fühlte, wusste, dass sie dieses eine Mal absolut im Einklang waren. Das war zu viel. Es war zu viel. Und obwohl es sicherlich auch alle Tage zuvor schon so gewesen war, war es nochmal etwas anderes, es so in einem dunkel polierten Spiegel reflektiert zu sehen. Es war zu viel und Severus konnte es nicht ertragen. Er griff mit beiden Händen nach Snapes Gesicht, umfasste sein Kinn und legte ihre Stirn aneinander. Snape machte es ihm nach und so standen sie da, Augen geschlossen, aneinander gelehnt, atmend. Nur atmend. Es half nicht. Es verstärkte nur die Welle, die in seinem Inneren anschwoll, bis es sich zu einer großen Flut steigerte. Alles, was er unterdrückt hatte, alles, was er verborgen hielt, jede Sehnsucht, jeder Fluch kam direkt an die Oberfläche. Er suchte nach einem Anker, war verzweifelt, drängte mit seinen Lippen vorwärts. Es war alles falsch. Es war alles unangenehme Kanten und Knochen, alles Zähne und Nasen. Sie passten nicht zusammen. Sie wollten beide das Gleiche und das führte zu einem schrecklichen Kuss. Keiner gab sich hin, keiner gab nach. Snapes Lippen waren zu dünn und seine Zunge zu beharrlich. Es fühlte sich eher wie ein Kampf als ein Kuss an. Alles daran kratzte. Sie rissen sich voneinander los und starrten sich gegenseitig an. »Das«, sagte Snape und wischte sich die Lippen ab, so wie es auch Severus tat, »ist nie passiert.« »Nein«, sagte Severus sehr schnell, »nein, ist es nicht.« »Ich bin froh, dass wir uns einig sind.« Snape richtete sich auf und zog die Kette unter seinem Kragen hervor und zog sie über seinen Kopf. »Ich sollte besser gehen und...« Er hielt inne und starrte den Zeitumkehrer an. »Ich glaube«, sagte Severus, »dass sich die Welt trotzdem weiterdrehen wird, wenn du das, was nie passiert ist, nicht wiederholst.« »Ach, verpiss dich«, sagte Snape und ging in die Dunkelheit. Severus beobachtete ihn, wie benommen, und sank kopfschüttelnd zurück gegen den Baum. Es war offiziell. Er hatte endgültig den Verstand verloren. Er wartete. Er wartete. Er wartete. Er hasste es zu warten. Es war Mai und sein Mal brannte schwarz mit der Botschaft, vor der er sich gefürchtet hatte. Potter war hier, im Schloss, zurück in Hogwarts. Er schloss seine Augen und holte tief Luft. Es drohte in ihm aufzusteigen, wie ein Sturzbach, wie eine Lawine, aber er weigerte sich, es zuzulassen. Er stieß es hinunter, schob es beiseite, er ließ es in den Äther ausbluten, trat von ihm weg, schwebte über ihm. Er löste sich völlig davon ab. Er war 5 und versteckte sich in seinem Zimmer vor dem Lärm. Er war 15, in den Ferien zu Hause. Die Tür sprang auf und eine rote Scherbe erschien. Er war 20 und beobachtete einen Körper, der unter dem Einfluss des Cruciatus zuckte und sich wand. Er war perfekt da drin. Er bewegte sich durch die Korridore im Schatten, den Zauberstab bereit, wissend, dass Potter nicht bereitwillig zu einem Gespräch kommen würde. »Wer da?« »Ich bin es.« Severus trat hinter einer Rüstung hervor und ging auf Minerva zu. »Wo sind die Carrows?« »Vermutlich dort, wo immer sie die beiden auch hinbefohlen haben. Severus!« »Lügnerin!« Er hätte es aus einer Meile Entfernung an ihr riechen können, und mit diesem Wissen kam ein weiteres. Potter war bei ihr, er war hier. Zumindest in der Nähe, wahrscheinlich unter seinem Umhang. »Ich hatte den Eindruck, dass Alecto einen Eindringling gefasst hätte.« »Tatsächlich. Und was vermittelte Ihnen diesen Eindruck?« Severus beugte seinen linken Arm, sowohl als Antwort als auch als Mahnung. Sie sollte nicht vergessen, mit wem sie es zu tun hatte. Vielleicht war er doch nicht mehr ganz so perfekt darin, wie er einmal gewesen war. »Oh, aber natürlich«, sagte Minerva. »Todesser! Sie haben ihre ganz eigenen Mittel und Wege, miteinander in Verbindung zu treten. Das hatte ich vergessen.« »Gefährlich, sehr gefährlich.« Severus trat näher und suchte immer noch nach dem kleinsten Hinweis auf Potter. »Ich wusste nicht, dass Sie heute Nacht an der Reihe sind, in den Korridoren zu patrouillieren, Minerva.« »Haben Sie etwas dagegen einzuwenden?« »Ich frage mich, was sie zu dieser späten Stunde aus dem Bett geholt haben könnte.« »Ich dachte, ich hätte eine Ruhestörung vernommen.« »Wirklich? Aber es scheint alles still zu sein.« Severus blickte ihr in die Augen. Nun denn, es hatte keinen Zweck, die Karten lagen auf dem Tisch. Haben Sie Harry Potter gesehen, Minerva? Wenn ja, muss ich nämlich darauf bestehen, sie war schnell, aber er war schneller. Sein Schildzauber hatte sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Im nächsten Augenblick hatte sie sich jedoch erholt und das Feuer flog in einem sengenden Kreis auf ihn zu. Er verwandelte es in eine Schlange, die sie in Rauch auflöste. Der Rauch verwandelte sich in Dolche und verdammt nochmal, er wollte sie nicht verletzen. Er warf die Rüstung zwischen sie, um die Messer abprallen zu lassen, anstatt sie zurückzuschießen. »Minerva!« »Scheiße!« »Nein, nein, nein, er musste zu Potter. Er durfte sich hiervon nicht aufhalten lassen.« »Nein!« schrie Flitwick. »Sie werden in Hogwarts nicht weiter morden!« Die Rüstung stürzte auf ihn ein und er kämpfte mit ihr, schüttelte sie ab und warf sie auf sie. Und für den Bruchteil einer Sekunde erstarrte er, unentschlossen. Er musste zu Potter gelangen. Es war unerlässlich. Aber wie viel würde es ihm nützen, wäre er tot oder bewusstlos? Mit Minerva allein wäre er fertig geworden, wenn es auch gedauert hätte. Flitwick allein wäre aufs Gleiche rausgekommen. Mit Sprout sowieso. Aber alle drei auf einmal? Er wusste, wann er unterlegen war. Er tat das Einzige, was er tun konnte. Er floh, wie er es letztes Jahr auch getan hatte, mit dem bittersten Gefühl eines Déjà-vu. Minerva brüllte ihm das schlimmste aller Schimpfworte hinterher, dasselbe, das auch Potter benutzt hatte. »Wenn sie es nur wüssten«, dachte er, als er davonflog. Erst nachdem er gelandet war, erkannte er die Wahrheit an. Er hätte es mit ihnen allen gleichzeitig aufnehmen können, wenn er direkt darauf abgezielt hätte, sie zu töten. Aber er war zu sehr um ihr Wohlergehen besorgt, als dass ihm diese Idee auch nur in den Sinn gekommen wäre. Er war so weit davon entfernt, perfekt zu sein, dass es schon lächerlich war. Die Erkenntnis selbst erschien ihm so unwirklich, dass er sich nicht entscheiden konnte, ob er darüber entsetzt oder erleichtert sein sollte. Vielleicht ein bisschen von beiden. Und doch war jetzt nicht die Zeit für eines dieser beiden Gefühle. Beides war eine Schwäche. Was, wenn er seine einzige Chance vertan hatte, an Potter heranzukommen? »Gebt mir Harry Potter, und keinem soll ein Leid geschehen.« »Gebt mir Harry Potter, und ich werde die Schule unversehrt lassen.« »Gebt mir Harry Potter, und ihr sollt belohnt werden.« »Ihr habt Zeit bis Mitternacht.« Jeder Narr hätte dem dunklen Lord sagen können, dass er seine Zeit verschwendete. Natürlich hatte das niemand getan, und am allerwenigsten Severus. Jede Sekunde, die sie warteten, gab den Menschen in Hogwarts wertvolle Zeit, ihre Verteidigung gegen die Truppen zu verstärken, die sich weiterhin vor den Haupttoren sammelten und anschwollen. Das war Severus einziger Grund, nicht auf einen schnelleren Angriff zu dringen. Dies und die Tatsache, dass es im besten Fall leichtsinnig und im schlimmsten Fall sogar selbstmörderisch war, den dunklen Lord herauszufordern und dass Severus vorerst am Leben bleiben musste. Es hatte nichts mit der Gewissheit zu tun, dass jede Sekunde, die sie warteten, eine weitere Sekunde war, in der auch Potter nicht starb. Severus fühlte sich, als stände er am Rande einer Klippe und würde selbst dann noch vorwärts treten, obwohl er sich zurückzog. Er war froh, dass Minerva und Flitwick und der Rest von ihnen die Möglichkeit bekamen, eine Verteidigung aufzubauen, auch wenn er den anderen Todessern befahl, sich zu zerstreuen und strategische Positionen einzunehmen. Auch wenn er wusste, dass das Durchbrechen dieser Verteidigung seine einzige Chance war, an Potter heranzukommen. Er musste zu Potter gelangen. Der Drang sang unter seiner Haut, im Einklang mit der rastlosen Ungeduld, die von der Menge hinter ihm ausströmte. Während der dunkle Lord von den eisengeschmiedeten Toren auf- und abschritt, jede seiner Bewegungen scharf und aufgespult wie die Schlange um seinen Hals. Severus musste zu Potter gelangen, und doch wollte er überhaupt nicht zu ihm gelangen. Er wollte, dass es vorbei war, und zwar sofort. Er wollte nicht, dass diese Schlacht überhaupt begann. Er balancierte auf der Schneide eines Messers und es war, als hätte es ihn bereits in der Mitte durchtrennt, ihn in zwei Hälften geteilt, die kaum miteinander verbunden waren. Als würde er in unterschiedliche Richtungen auseinandergezogen, Meilen entfernt voneinander. Mitternacht brach herein und es gab keine Spur von Potter. Der dunkle Lord lächelte und wandte sich ihnen zu. So viel dazu, dass er kein magisches Blut vergießen wollte. Damals hatte Severus ihm geglaubt, hatte sich blindlings an die Idee geklammert und alle Fakten ignoriert. Damals. Vor einer Ewigkeit. »Tötet, wen ihr wollt«, sagte der dunkle Lord sehr leise. Den Bruchteil einer Sekunde später hörte Severus das donnernde Echo seiner Stimme, das ohne Sonorus verstärkt wurde. »Tötet, wen ihr wollt, mit Ausnahme des Jungen. Er soll gefangen genommen, aber am Leben gelassen werden. Harry Potter gehört mir und nur mir allein.« Und er hob den Elderstab an und begann, fast beiläufig, die Schutzzauber aufzulösen. Severus hatte geholfen, sie aufzubauen. Viele der versierteren Professoren aus Hogwarts hatten im Laufe der Jahre ihre einzigartigen Stärken in sie eingewoben, um das Ganze zu schaffen, das weit über die Summe seiner Teile hinausging. Flitwick hatte sich beteiligt und Minerva und Vector, Armando Dippet und Phineas Nigellus Black und unzählige Zauberer und Hexen, die längst verstorben waren, aber zu ihrer Zeit aus gutem Grund gefeiert wurden. Dumbledores Magie zog sich wie ein roter Faden durch das Ganze und verband starke, neuere Strömungen und schwächere Spuren, die mit dem Alter verblasst waren. Hogwarts Schutzzauber waren legendär. Sie waren beeindruckend, so nah an der Perfektion wie nichts, was Severus je gesehen hatte. Und nun sah er zu, wie sie sich unter der Hand des dunklen Lords auflösten und in hellen Funkenschauern einer nach dem anderen auseinanderbrachen. Es war atemberaubend. Wie aus der Ferne spürte er, wie er vor Ehrfurcht zitterte. Hinter ihm wartete die Menge, völlig stumm. Und dann gab das letzte Glied in der Kette nach und das Tor schwang langsam auf und knarrte in den Angeln. »Geht«, befahl der dunkle Lord und trat zur Seite. Und sie stürmten mit einem Tosen vorwärts wie eine unaufhaltsame Flut, so schnell, dass Severus ihnen kaum noch rechtzeitig aus dem Weg gehen konnte. Er sah, wie sie an ihm vorbeirannten, einige stolperten fast über ihre Füße in ihrer Kampfeslust. Diejenigen, die den Tod verdienten, und diejenigen, die vielleicht nur lernen mussten, dass Macht nicht das Heilmittel für alles Übel war. Am Ende waren sie alle gleich. Kanonenfutter. Severus folgte ihnen in einem angemessenen Abstand. Er musste zu Potter gelangen, und so konnte er nicht in den ersten Reihen stehen und mit ihnen sterben. Er hielt sich am Rande der Schlacht, blieb in Sicherheit. Er brauchte nur darauf zu warten, dass ein ausreichend großes Loch in ihrer Abwehr entstand, um ins Herz des Schlosses zu gelangen, wo sie Potter zweifellos im ruhigen Auge des Sturms geschützt hielten. Der Moment rückte immer näher. Die Riesen hatten sich ihnen angeschlossen und die Wasserspeier in Stücke geschlagen. Die Eingangstüren des Schlosses waren durchbrochen worden und nun war es an der Zeit. Er hätte schreien können, als Lucius ihn wegzog, gerade als er sich in den Kampf stürzen wollte. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte er über ungebührlichen Ungehorsam nach, aber in dem Augenblick, in dem der dunkle Lord davon erfuhr, würde er alle Todesser auf Severus Blut ansetzen, jeden einzelnen von ihnen. Er flog nach Hogsmeade, gepackt von Wut und Furcht. Er brach im Laufschritt durch die Türen der heulenden Hütte und atmete schwer. »Mein Lord wünscht mich zu sehen?« »Ja«, zwei Finger winkten von der anderen Seite des Tisches zu. »Komm!« »Mein Lord«, sagte Severus und schloss die Tür hinter sich und trat nach vorne in die Finsternis. »Sollte ich nicht dort draußen sein und in eurer Schlacht kämpfen? Wäre es für mich nicht das Beste, euch dort zu unterstützen? Wir sind so nah dran, mein Herr. Ihr Widerstand bröckelt.« »Und das ohne deine Hilfe. Du bist zwar ein fähiger Zauberer, Severus, aber ich denke nicht, dass du jetzt nur von großer Bedeutung sein wirst. Wir sind fast am Ziel. Fast.« »Lasst mich den Jungen finden«, sagte Severus. Verzweiflung durchbrach seine Angst. »Lasst mich Potter zu euch bringen. Ich weiß, dass ich ihn finden kann, Herr. Bitte.« Er trat näher heran, an der Schlange vorbei, die in der Mitte des Raumes schwebte und sicher in einer glitzernden, schützenden Kugel verborgen war. Er musste zu Potter gelangen, wenn er doch nur die richtigen Worte finden könnte. Der dunkle Lord erhob sich, seine Bewegungen flossen wie Seide. »Ich habe ein Problem, Severus«, sagte er leise. »Herr«, lange weiße Finger erhoben den Elderstab. »Warum arbeitet er nicht für mich, Severus?« Die Schlange zischte leicht, sie wand sich in ihrem Käfig. Das Geräusch ein perfekter Gegenpol zu der Unruhe, die plötzlich Severus' Geist erfüllte. »Herr«, stammelte er in seiner Verwirrung und erinnerte sich an den Anblick, als die Schutzzauber sich auflösten. »Ich verstehe nicht. Ihr habt außergewöhnliche Zauber mit diesem Stab vollbracht.« »Nein, ich habe meine übliche Zauberei vollbracht. Ich bin außergewöhnlich. Aber dieser Zauberstab, nein. Er hat die Wunder nicht offenbart, die er verheißen hat. Ich fühle keinen Unterschied zwischen diesem Zauberstab und dem, den ich vor Jahren bei Ollivander erworben habe.« Er klang nachdenklich, ruhig. Zu ruhig, und im Inneren von Severus krümmte sich etwas, das seinen Magen zu einem festeren Knoten wickelte. »Kein Unterschied«, sagte der dunkle Lord. Severus suchte nach Worten, nach möglichen Worten, die ihn beruhigen könnten, aber er hatte keine. Er beobachtete, wie der dunkle Lord begann, durch den Raum zu gehen. Jede seiner Bewegungen war angespannt und eingeschnürt, seine Augen verengten sich zu roten Schlitzen. Nie hatte er seiner Schlange ähnlicher gesehen. Die Schlange. Severus starrte sie an, hilflos. Er musste zu Potter gelangen. »Ich habe lange und scharf nachgedacht, Severus. Weißt du, weshalb ich dich aus der Schlacht zurückgerufen habe?« »Nein, Herr, aber ich bitte euch, lasst mich zurückkehren. Lasst mich Potter finden.« »Du klingst wie Lucius. Keiner von euch beiden versteht Potter, wie ich es tue.« Severus' Eingeweide verkrampften sich heftig. »Es ist nicht nötig, ihn zu finden. Potter wird zu mir kommen. Ich kenne seine Schwäche, musst du wissen. Seinen einzigen großen Fehler. Er wird es verabscheuen, zusehen zu müssen, wie die anderen um ihn herum niedergestreckt werden, wohl wissend, dass es seinetwegen geschieht. Er wird dem um jeden Preis Einhalt gebieten wollen. Er wird kommen.« Verdammt sei er dafür, dass er so scharfsinnig war. Genau das war es, was Severus befürchtete. Ganz zu schweigen davon, warum er ihn lieb... »Aber Herr«, sagte er und schnitt den Gedanken hastig ab, »er könnte versehentlich von einem der anderen anstatt von euch getötet werden.« »Meine Anweisungen an meine Todesser waren vollkommen klar. Nehmt Potter gefangen, tötet seine Freunde, je mehr, desto besser, aber tötet ihn nicht. Doch ich wollte über dich sprechen, Severus, nicht über Harry Potter. Du warst sehr nützlich für mich. Sehr nützlich.« »Mein Herr weiß, dass ich nur danach strebe, ihm zu dienen. Aber lasst mich gehen und den Jungen finden, Herr. Ich will ihn zu euch bringen. Ich weiß, ich kann es.« »Ich habe bereits gesagt, nein«, entgegnete der dunkle Lord, als er sich auf Severus zudrehte. »Meine Sorge im Augenblick ist, was geschehen wird, Severus, wenn ich endlich auf den Jungen treffe.« »Herr, es ist doch gewiss keine Frage.« »Aber es gibt eine Frage, Severus. Es gibt eine.« Der dunkle Lord blieb stehen und Severus bemerkte zu spät, dass er den einzigen Weg zur Türe abgeschnitten hatte, so dass er in die Enge getrieben, gefangen und eingesperrt war. »Warum haben beide Zauberstäbe, die ich benutzte, versagt, als ich sie gegen Harry Potter richtete?« »Ich kann das nicht beantworten, Herr.« »Du kannst es nicht?« Das Verdammenswerte war, dass Severus es tatsächlich nicht konnte, abgesehen davon, dass die Zeit selbst gewartet hatte, und zwar auf das hier. »Mein Zauberstab aus Eibenholz tat alles, was ich von ihm verlangte, Severus, außer Harry Potter zu töten. Zweimal versagte er. Ollivander erzählte mir unter der Folter von den Zwillingskernen. Er riet mir, den Zauberstab eines anderen zu nehmen. Das tat ich, aber Lucius' Zauberstab zerbrach, als er auf den von Potter traf.« Severus' Augen klebten an der Schlange fest. Welche Aufgabe Dumbledore dem Jungen auch immer gestellt hatte, welche Dunkelheit auch immer in diesem Medaillon gewesen war, zu welchem Zweck auch immer er das Schwert gebraucht hatte. Die Zeit hatte es für angebracht gehalten, Potter die Chance zu geben, es zu Ende zu führen. Aber jetzt hing alles davon ab, dass Severus das letzte Teil des Puzzles hinzufügte. »Ich kann es nicht erklären, Herr.« »Ich suchte einen dritten Zauberstab, Severus. Den Elderstab, den Zauberstab des Schicksals. Den Todesstab. Ich nahm ihn seinem vorherigen Herrn weg. Ich holte ihn aus dem Grab von Albus Dumbledore.« Und mit einem Schlag wusste Severus, zu welchem Schluss der dunkle Lord gekommen war, ob richtig oder falsch. »Herr«, raspelte er und blickte in rote Augen, »lasst mich zu dem Jungen gehen. Die ganze lange Nacht, in der ich meinem Sieg so nah bin, sitze ich schon hier und frage mich, warum der Elderstab sich weigert, das zu sein, was er sein sollte, sich weigert, das zu leisten, was er den Legenden nach für seinen rechtmäßigen Besitzer leisten muss. Und ich glaube, ich habe die Antwort.« Und Severus war direkt in die Falle gelaufen. Wie ein Narr hatte er sich fangen lassen, aber es war zu früh. Er konnte jetzt nicht sterben. Er konnte nicht nach allem, was er getan hatte, nach allem, wofür er gearbeitet hatte, nicht nach dem, was er aufgegeben hatte. »Vielleicht kennst du sie bereits. Du bist schließlich ein kluger Mann, Severus. Du warst mir ein guter und treuer Diener, und ich bedauere, was geschehen muss.« Es gab keinen Ausweg mehr. »Herr, der Elderstab kann mir nicht richtig dienen, Severus, weil ich nicht sein wahrer Meister bin. Der Elderstab gehört dem Zauberer, der seinen letzten Besitzer getötet hat. Du hast Albus Dumbledore getötet. Solange du lebst, Severus, kann der Elderstab nicht wahrhaft mir gehören.« »Herr«, Severus keuchte, erhob seinen Zauberstab im Wissen, dass es zwecklos war. Er könnte niemals gewinnen. Er hatte überhaupt keine Chance. »Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss den Zauberstab bezwingen, Severus. Den Zauberstab bezwingen, und dann werde ich endlich Potter bezwingen.« Er schnitt durch die Luft, und für den Bruchteil einer Sekunde, als Severus nichts verspürte, hatte er einen Funken Hoffnung. Vielleicht weigerte sich der Zauberstab, ihm etwas anzutun. Doch dann fiel der Käfig der Schlange über ihn, und er kannte nur noch die Angst in seinem Herzen, die ihn gefangen hielt. Ein furchtbares Zischen, und die Kreatur stürzte sich auf ihn, und unendlicher Schmerz bohrte sich in seinen Hals, brach über seine Sinne herein und verdunkelte alles andere. Wie aus großer Entfernung hörte er einen Schrei und fühlte, wie er sich wehrte, fühlte, wie seine Beine dem Nichts wichen. »Ich bedauere es«, hörte er eine kalte Stimme durch das Rauschen seines Blutes. Die sich kreisenden Lichter vor seinen Augen entfernten sich, und Severus stürzte zu Boden, ohne zu spüren. Er fühlte nur den Schmerz. Er musste ihn meistern, musste sich bewegen, aber seine Glieder wollten ihm nicht gehorchen, waren schwer wie Stein. Er kämpfte gegen den Nebel, der auf ihn herabkam, und es gelang ihm, schwache Finger an die Wunde zu bringen, aber sie konnten den Fluss nicht aufhalten. »Vergeudet«, flüsterte die Nässe, und ergoss sich über seine Finger. »Gescheitert, gescheitert, gescheitert.« Der Schmerz ließ jetzt nach, er verblasste in Kälte. Er starrte an die Decke, und seine Sicht verschwamm, und wie in einem Traum schwamm ein vertrautes Gesicht vor seinen Augen. Kein Traum, Wirklichkeit. Mit einem letzten Rest von Willenskraft griff er nach Potters Kleidern, riss ihn enger an sich und zwang Worte aus seiner zerfetzten Kehle mit einem rasselnden, schweren Gurgeln. »Nimm es! Nimm es!« Und er drückte sie ihm entgegen, all die letzten Erinnerungen, die er besaß, um Potter zu retten, und all die Erinnerungen, die aus ihm gewachsen waren, an sie gebunden durch Gefühle. Er wusste nicht wie, er wusste nur, dass er es tun musste, aber sie flossen unabhängig davon aus ihm heraus, wie lange verleugnete Tränen, wie sein Blut, wie sein Leben, bis er endlich ausgetrocknet war. Ihm war kalt, so furchtbar kalt. Alles erschien so langsam, vom dumpfen Echo seines Herzschlags bis zu den schwach ausgeprägten Formen von Potters Kopf, der sich zu dem Flakon herunterbeugte. Er schien zu schweben, zu treiben, unter Wasser. Er bewegte seine Lippen und hörte kaum sein eigenes Flüstern. »Sieh mich an!« Potters Augen, grün wie das Meer, ertränkten ihn in einem Rauschen von Wellen. Der schönste von allen Toten. Und alles wurde schwarz. Sein erster bewusster Gedanke war, dass die Hölle überraschend hell war. Es schmerzte ihn jedoch, denn die Helligkeit drang wie Lanzen durch seine flackernden Augenlider, so dass zumindest dieser Teil richtig zu sein schien. Als er die Augen öffnete und feststellte, dass Potter ihn direkt anstarrte und sein ganzes Gesicht vor Freude strahlte, wusste er zwei Dinge unbestreitbar. Wenn Potter hier war, musste dies der Himmel sein, konnte nicht die Hölle sein. Und wenn Potter hier war, wenn Potter tot war, dann hatte Severus Erfolg gehabt. Er hatte Erfolg gehabt. Er hatte versagt. Und er konnte es nicht ertragen, ihn auch nur eine Sekunde länger anzusehen, konnte es nicht ertragen, Potter von weißem Licht umgeben zu sehen, so glücklich im Tod. Er schloss die Augen vor diesem Anblick, aber es war bereits tief in ihn eingedrungen und hatte auf seinem Weg etwas Lebensnotwendiges zerrissen. Vielleicht einen Bindfaden oder eine Kette, etwas, das Severus zusammenhielt. Ohne dieses konnte das Gefühl, das aus seinem Inneren aufstieg, nicht aufgehalten werden, nicht dieses Mal. Es kroch unter seinem Brustbein hindurch und durchbohrte seine Kehle. Er goss sich schluchzend von seinen Lippen und feucht aus seinen Augen. Er ließ seine Wangen weich werden, aber zum allerersten Mal in seinem Leben kämpfte er nicht dagegen an, ließ die Dunkelheit mit seinen Tränen aus ihm herausfließen und glaubte, dass es vielleicht, nur vielleicht, in Ordnung sei. Wenn er im Himmel war, gegen jede Logik, gegen jede Vernunft, dann durfte er vielleicht endlich weinen. Er konnte nicht aufhören, jetzt, wo er einmal angefangen hatte. Es tat viel zu weh, auch nur ein bisschen Kontrolle zu gewinnen. Es tat so weh, dass er nur noch durch den Schmerz hindurchkeuchen konnte, zitternd, zerquetscht von dem engen Schraubstock um seine Rippen, der ihm die Luft zum Atmen nahm. Es wurde nicht besser, brachte keine Erlösung. Es konnte nicht genug Tränen geben, um mit dem Ozean, der all die Jahre in ihm geschlummert hatte, mithalten zu können. Vielleicht würde es nie aufhören. Vielleicht war dies doch nicht der Himmel, sondern die Hölle, und dies war seine Buße. Verdammt bis in alle Ewigkeit. »Snape! Snape, verdammt, was ist los? Haben Sie...« Eine Berührung an seiner Schulter, schnell zurückgezogen, brachte keine Erleichterung. »Haben Sie Schmerzen?« Severus hätte lachen können, wenn es ihm möglich gewesen wäre. »Ich... Bleiben Sie still liegen, okay?« »Ich bin gleich wieder da. Ich hole einen Heiler.« Die Widersprüchlichkeit der Worte durchbrach seine Verzweiflung, außer der er nichts hatte. Verwirrung dämpfte die Trauer. Warum sollte ein Toter einen Heiler brauchen, ob nun im Himmel oder in der Hölle? Er zwang seine Lider, sich zu öffnen, und sah, wie durch eine verschwommene Glasscheibe Potter davongehen. Instinktiv setzte sich Severus in Bewegung, versuchte zu folgen, und riss sich hoch, aber seine Gliedmaßen wirkten träge und schwach, und es gelang ihm nur, fast aus dem Bett zu fallen. Er hätte es auch geschafft, wenn Potter sich nicht bei dem Geräusch umgedreht und ihn aufgefangen hätte. »Vorsicht«, sagte er, »tun Sie sich nicht weh. Hab ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen still liegen bleiben?« Aber in seiner Stimme lag kein Tadel, seine Augen strahlten Besorgnis aus, seine Hände waren sanft, als sie Severus zurück ins Bett hoben. Bei näherer Betrachtung sollte es so etwas auch nicht im Leben nach dem Tod geben. Severus holte tief Luft und packte Potters Handgelenk, umklammerte es fest. »Ich«, er krächzte, hustete und schluckte. Seine Stimmbänder fühlten sich rau und unbenutzt an, als wären sie nagelneu. Er versuchte es noch einmal. »Wo bin ich?« »St. Mungos«, Potter runzelte die Stirn. »Sind Sie sicher, dass Sie keine Schmerzen haben?« »Ich bin Nicht tot? Und Potters Stirnrunzeln hob sich, wie Regenwolken, die dem Sonnenschein weichen. Nein, sagte er mit einem Lächeln. Nun, irgendwie schon. Aber ich bin zurückgegangen und hab sie gerettet. Es war allerdings verdammt knapp. In den letzten 2 Wochen waren sie in einem heilenden Koma. Ich war mir nicht sicher, ob sie jemals wieder aufwachen würden. Severus' Hand flog zu seiner Kehle und fand dort einen Verband, der den dumpfen Schmerz dahinter linderte. »Aber sie sollten doch...« »Oh«, sagte Potter, immer noch strahlend, »ich bin gestorben.« »Irgendwie. Ein bisschen. Aber dann kam ich zurück.« Severus starrte ihn an, völlig verwirrt. »Er kam zurück?« »Voldemort ist aber definitiv tot, falls Sie das als Nächstes fragen wollten.« Severus versuchte zu antworten, aber seine Kehle, ausgedorrt und staubtrocken, bestand darauf, ihre Schranken aufzuzeigen. Als er versuchte zu sprechen, brach er in einen Hustenanfall aus. Potter hielt ihn so lange fest, bis Severus genug Atem fand, um zu krächzen: »Wasser!« Als Potter sich abwandte, wischte Severus heimlich die Tränenspuren aus seinem Gesicht und beseitigte damit den letzten Hinweis auf seine verräterische Schwäche. »Hier«, sagte Potter und schob weiche Kissen in Severus' Rücken, als er ein kühles Glas an seine Lippen drückte, und alle Gedanken an Erniedrigung verflüchtigten sich umgehend. Severus lehnte sich zurück und schluckte das Wasser in langen, süßen Schlucken hinunter, als ob es Nektar wäre. »Ich sollte wirklich gehen und die Heiler wissen lassen, dass sie wach sind«, sagte Potter, als er fertig war. Er stellte das Glas auf den kleinen Nachttisch. Severus schüttelte den Kopf. »Bitte«, sagte er, und die Worte kamen jetzt etwas leichter. »Ich weiß nicht, ich muss das verstehen.« Potter blickte ihn einen langen Moment lang an, dann setzte er sich auf die Kante von Severus' Bett. »Okay«, sagte er. Und er erzählte Severus von allem, was Dumbledore ihm vorenthalten hatte, und von dem, was der Schulleiter nicht vorhersehen konnte, von den Heiligtümern und den Horcruxen, davon, wie er in den Tod ging und zurückkehrte, davon, wie sein opferwilliges Verhalten seine Freunde geschützt hatte, vom wahren Meister des Elderstabs und vom dunklen Lord, der durch seinen eigenen tödlichen Fluch besiegt worden war. Die Erinnerungen erwähnte er bis hierhin nicht. »Und dann dachte ich daran, wie sie mich gerettet haben, all die vielen Male, und es schien mir nicht fair. Und die Sache war die. Ich hatte einfach angenommen, dass sie tot waren, dort in der Hütte, nachdem sie die Augen verschlossen hatten. Aber ich hatte nie nachgesehen, ob sie gerade ohnmächtig geworden waren oder im Begriff waren zu sterben. Also beschloss ich es zu riskieren und besorgte mir einen Haufen Diptam und Gegengift und bluterfüllende Tränke und ging zurück, um das hier zu holen.« Die vertraute Goldkette klimperte leicht, als Potter den Zeitumkehrer auf das Bett legte. »Und ich hatte recht. Es war fast so, als ob ein Stück von ihnen noch am Leben hing, als ob ein Teil ihrer Magie sie am Leben hielt.« Potter brach ab und schüttelte den Kopf. »Jedenfalls brauchen Sie sich wegen der Schleife keine Sorgen zu machen. Ich habe sie geschlossen. Mein anderes Ich kam an, so wie ich sie stabilisiert hatte. Er nahm den Zeitumkehrer, den sie trugen, denn dieser...« Er starrte auf das kleine Objekt hinunter. Severus folgte seinem Blick, und jetzt, da er genauer hinschaute, konnte er den Riss in der Sanduhr sehen, wo der Sand aus der Komma geflossen war. Nicht ein einziges Korn war übrig geblieben. »Er zerbrach in dem Moment, als ich ankam«, sagte Potter leise und verstummte. Als er wieder zu Severus aufblickte, spielte ein seltsames Lächeln um seine Lippen. Traurigkeit gemildert durch Akzeptanz. Wahrscheinlich war es gut so. Sonst wäre es zu verlockend gewesen, zurückzugehen und zu versuchen, all die anderen zu retten. Und Severus konnte nicht anders. Potter war hier, am Leben. Am Leben, wo er doch nie hätte überleben sollen. Hier war er, strotzend vor Bedauern und Einfühlungsvermögen und Widerstandskraft. Und er sah Severus mit Freundlichkeit statt mit Hass an. Trotz allem, was er durchgemacht hatte. Er war Potter. Er war am Leben. Severus konnte nicht anders. Es stieg in ihm auf wie die Traurigkeit zuvor. Nur wärmer, wie ein Rausch, bis er sich fühlte, als würde er darauf schweben und in Potters Augen ertrinken. Es ließ sich nicht leugnen, und Cerys schnellte vor, ließ seine Hände in Potters Haar gleiten, als er ihn zu sich zog und ihn küsste. Für einen Herzschlag erstarrte Potter, doch dann öffneten sich seine Lippen mit einem Seufzer und er schmolz in Cerys Händen wie Butter. Cerys schluckte das Geräusch herunter und suchte mit seiner Zunge einen Weg in Potters Mund, verweilte kurz mit seinen Zähnen, seinem Gaumen und jagte einen anhaltenden Hauch von Säure hinterher, bis er nur noch warme Nässe schmeckte. Er war sich nur schwach der Notwendigkeit des Atmens bewusst, aber das spielte kaum eine Rolle, nicht mit einem Herzen, das so wild donnerte, dass es direkt aus seiner Brust hüpfen wollte. Nicht, wenn er das Gefühl hatte, er würde jeden Moment vor lauter Glückseligkeit aus allen Nähten platzen. Dass Potter lebte und in seinen Armen lag, dass es Cerys erlaubt sein sollte, dies zu haben. Er wich zurück, als wäre er gestochen worden. Was zum Teufel tat er da? »Ich«, sagte er, schwer atmend, immer noch nur Zentimeter von Potter entfernt. Er zog hastig seine Hände zurück. »Ich entschuldige mich, das war äußerst anmaßend von mir.« Potter starrte ihn hinter beschlagenen Gläsern an. »Ja«, sagte er, »nein, ich meine...« Er beugte den Kopf zum Lachen und schüttelte ihn dann. »Gott, du verwirrst mich so sehr.« Cerys reagierte nicht. Er wusste nicht, was er hätte sagen sollen, selbst wenn seine Kehle nicht zugeschnürt gewesen wäre beim Anblick von Potter, der sich mit der Hand durch das zerzauste Haar fuhr und ihm nicht in die Augen sah. Es half nicht, als Potter endlich zu ihm aufblickte. Wahrscheinlich, weil Cerys beim besten Willen nicht entschlüsseln konnte, was nun in seinen Augen lag. »Also«, sagte Potter ernsthaft, »es hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich gar keine Mädchen mag.« Und die Erkenntnis schlug im Inneren von Cerys auf, wo es doch schon vor wenigen Augenblicken hätte geschehen müssen, wo es doch von Anfang an hätte offensichtlich sein müssen. »Du erinnerst dich.« »Ja«, sagte Potter. Sein Mund verzerrte sich in etwas, das nicht gerade ein Lächeln war. »An alles. In dem Moment, als ich aus deinen Erinnerungen auftauchte, war es, als hätte sich eine Art Schloss geöffnet und... Peng!« Er schüttelte den Kopf. »War ein echt beschissener Augenblick dafür.« Cerys starrte auf die weißen Laken, seine Hände umklammerten den Stoff. Sprechen schien unmöglich und unklug. Was konnte er schließlich sagen, das irgendeine Bedeutung haben würde? Worte konnten nicht ungeschehen machen, was er getan hatte. Also sollte er vielleicht einfach vorgeben... Nein. Potter hatte etwas Besseres verdient, und Cerys konnte und wollte es ihm geben. Zumindest konnte er es zugeben. Er zwang sich, Potters Augen zu begegnen, und es fühlte sich weitaus schwieriger an, als es hätte sein sollen, als ob er gegen die Schwerkraft selbst ankämpfte, um seine Lippen die Worte formen zu lassen. »Es tut mir leid«, sagte er schließlich. Potter blickte ihn ruhig an. »Was tut dir leid?« »Dass ich dir etwas weggenommen habe, das nicht mir gehörte. Zweimal.« Er zog eine Grimasse. »Dreimal, wenn du die Tatsache mitzählst, dass ich dich zurückgeküsst habe. Viermal, wenn du mitzählst, was ich gerade getan habe.« »Okay, nein«, unterbrach Potter ihn und hielt eine Hand hoch. »Das letzte kann ich dir nicht geben. Es war ein kleiner Schock, das stimmt, aber ich entschied mich mitzuspielen. Nummer drei war zumindest zum Teil mein Werk, obwohl ich deinen Standpunkt verstehe. Und was eins und zwei betrifft...« »Du hast jedes Recht, wütend zu sein auf mich«, sagte Cerys sehr schnell. »Ich erwarte keine Vergebung.« Und das Verrückteste war, dass er es tatsächlich nicht tat, egal wie sehr es ihn schmerzte. Potter seufzte. »Das war ich auch, eine Zeit lang. Nicht unmittelbar danach, da war ich, glaube ich, zu schockiert. Und nicht so über das«, er schwang die Hand in einer spiralförmigen Bewegung durch die Luft, »was immer du getan hast, um mich gegen den Imperius immun zu machen. Denn verdammt noch, das hat mir das Leben gerettet. Ich möchte wirklich nicht darüber nachdenken, was Crouch sonst mit mir gemacht hätte.« »Also ist das bereits vergeben«, er blickte kurz weg. »Der zweite Obliviate allerdings, der tat weh. Das war ich.« Ja, sagte Cerys. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mir gewünscht habe. Das tue ich tatsächlich. Deine Erinnerungen. Das war die absolut verrückteste Sache. Ich verstehe es nicht wirklich. Sie waren nicht wie die anderen Erinnerungen, die ich bis dahin im Denkarium gesehen habe. Und das tut mir übrigens leid, wenn wir schon dabei sind. Wirklich. Aber als ich sie ansah, war es, als wäre ich in deinem Kopf. Ich wusste, was du denkst, was du fühlst. Cerys hielt inne. Sein Verstand drehte sich für einige Sekunden. Wahrscheinlich, weil sie nicht von einem Zauberstab gefiltert wurden. Kombiniert mit der Tatsache, dass ich sowas wie dein Horcrux bin? Potters Mund verbog sich. Vergiss, dass ich das gesagt habe, das war ein furchtbarer Witz. Er rieb sich den Nacken. Was ich zu sagen versuche, ist, dass ich verstehe, warum du es getan hast. Ich glaube nicht, dass du dir zu diesem Zeitpunkt auch nur annähernd selbst getraut hast, und ich verstehe auch, warum du ausgeflippt bist. Weil du recht hattest. Ich war verdammt verwirrt. Und wenn wir... Es wäre eine sehr schreckliche Idee gewesen, und obwohl ich nicht wirklich glücklich darüber bin, wie du damit umgegangen bist, will ich dir auch nicht böse sein. Denn ich weiß, warum du es so gemacht hast. Also tue ich es. Ich vergebe dir. Bei diesen Worten krampfte sich in Cerys etwas fest zusammen. Ich habe dich in den Tod geschickt. Potters Augen blitzten auf. Und es ist nicht so, als dass Dumbledore dir diesbezüglich eine große Wahl gelassen hätte, oder? Sagte er. Lass mich gar nicht erst anfangen. Jetzt bin ich wütend auf ihn. Gar nicht so sehr um meinetwillen, sondern wegen der Art, wie er dich behandelt hat. Widerlich. Das habe ich ihm auch gesagt, als ich ihn in King's Cross sah, nachdem ich gestorben war. Oder in meinem Kopf, wo auch immer er war. Cerys blinzelte. Das hast du getan? Natürlich habe ich es getan, verdammt. Das hättest du nicht tun müssen, sagte Cerys. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was er von dir erwartet hat. Potter blickte ihn einen Moment lang an. Komisch, dass wir beide das tun. Was tun? Andere entschuldigen, die uns wie Scheiße behandeln, solange sie manchmal auch nett zu uns waren. Und doch werden wir richtig sauer, wenn sie es mit jemand anderem machen. Cerys sagte nichts. So hatte er es bis jetzt noch nie betrachtet. Du warst dabei, sagte Potter ganz leise, die Augen auf die Bettdecke gerichtet. Als ich den Stein der Auferstehung benutzt habe, da warst du, du warst da. Du hast nichts gesagt und bist irgendwie im Hintergrund geblieben, als ob du nicht sicher warst, dass du dort sein solltest. Aber du bist trotzdem mit mir gegangen, den ganzen Weg, auch wenn es bedeutete, meinem Vater und Sirius und Remus hinterherzulaufen. Du sahst so verdammt traurig aus. Natürlich war Cerys mit ihm gegangen, als ob er jemals etwas anderes hätte tun können. Aber Potter sah selbst so traurig aus, als er sprach, dass Cerys es nicht ertragen konnte. Er streckte die Hand aus, ließ seine Finger an Potters Gesicht nach unten gleiten und umschloss sein Kinn. Potter seufzte, schloss die Augen und für lange Sekunden lehnte er sich in die Berührung. Dann ergriff er langsam Cerys Handgelenk, zog es weg und legte es auf dem Bett ab. Cerys versuchte, die Zurückweisung nicht zu bemerken. Er versuchte, sich einzureden, dass Potters Vergebung mehr war, als er je erhoffen und je erwarten konnte. Denn es stimmte. Dennoch war er nicht ganz erfolgreich damit. Das musste sich in seinem Gesicht wiedergespiegelt haben, denn als Potter die Augen öffnete, runzelte er die Stirn. »Schau«, sagte er, »ich bin nicht...« »Ich weiß, ich muss dir eine ganze Menge gemischter Signale geben. Zum Beispiel, dass ich dich vorhin geküsst habe und so weiter.« »Ich habe dich geküsst«, sagte Cerys. »Und ich habe den Kuss erwidert«, erwiderte Potter. »Aber die Sache ist die, ich bin immer noch verwirrt. Was ich vorhin gesagt habe, habe ich ernst gemeint. Ich vergebe dir. Aber es gibt auch einen Teil in mir, der immer noch wütend ist, so sehr ich es auch loslassen möchte.« Einen Teil, der ein wenig Angst davor hat, dir zu vertrauen. Und ich möchte mich nicht darauf einlassen, solange er noch da ist, denn das wäre nicht fair, am wenigsten dir gegenüber. Ich habe in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, und ich habe das Gefühl, dass ich dich durch die ganzen Erinnerungen kenne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dich wirklich kenne oder ob du mich auch wirklich kennst. zum Teufel. Ich bin mir im Moment nicht mal sicher, ob ich mich selber kenne. Ach Gott, das klingt grauenvoll. Nein, sagte Cerberus. Ein fester Knoten löste sich irgendwo in ihm, während ein anderer sich festhielt. Einer, der von ihm selbst gemacht war. Nein, das gibt absolut Sinn. Oh gut, sagte Potter mit sichtlicher Erleichterung. Er sah erschreckend jung aus, als er das sagte, aber nur für einen Augenblick. Dann änderte sich das Bild wieder und er sah wie immer aus, älter, als er eigentlich war. Ich würde es aber gerne, dich kennenlernen. Lernen, dir zu vertrauen. Ich sage nicht nie, aber ich brauche Zeit. Zeit, sagte Cerberus, als er auf die zerbrochene Sanduhr zwischen ihnen hinunterblickte. Ich nehme an, die haben wir jetzt. Und Potter umschloss seine Hand fest und lächelte ihn mit grünen Augen an. Und dies erhellte Cerberus von innen heraus, wie reiner, ungefilterter Sonnenschein. Das war genug, um Potter glücklich zu machen. Es war weit mehr als genug.